Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats hier bei Wrestling-Infos.de. Ja, es ist noch nicht so lange her, dass wir uns zu Wort gemeldet hatten. Die Money in the Bank Review ist am Sonntag aufgenommen worden, am Montag kam sie und jetzt haben wir Donnerstag, Viertel nach 6 Uhr. Nachmittag bis abends. Und da machen wir schon wieder den nächsten Wochenrückblick. Denn am Donnerstag ist ja unser Tag, wo wir regelmäßig unseren Podcast bringen. Und wir wollten jetzt den Money in the Bank Fallout wirken lassen, haben uns die Raw-Ausgabe nach der Show auch zu Gemüte gegeben. Und es ist, wie so oft, einiges passiert. Storyline-mäßig ist viel passiert. Und wie ich finde, auch abseits der Shows Relevantes ist einiges passiert. An dem Tag, wo die Indiana Pacers mit 2-1 gegen Oklahoma in den amerikanischen Basketball-Playoffs in Führung gegangen sind, was mich immer sehr freut. Also wenn die Pacers dieses Jahr das Ding holen, also das wäre der Hammer. Die haben es, glaube ich, noch nie gewonnen und ich bin Pacers-Fan since Day One, seit Reggie Miller und Detlef Schrempf. Also die meisten von euch kennen die Namen gar nicht. In diesem Sinne, weg vom Basketballinfos.de hin zu Wrestling-Infos.de. Wir wollen reingehen in die Show und ich heiße herzlich willkommen dazu aus München, den Christian, unseren Chris. Ja, wunderschönen guten Tag. Also NBA tatsächlich nie so ein Sport bei mir gewesen, auch wenn ich grundsätzlich so sehr begeistert war nach dieser Doku auf Netflix über Michael Jordan. Da war ich so, ja okay, da muss ich jetzt reinschauen, weil ich fand den echt cool. Aber ich schaff's irgendwie nicht. Vielleicht liegt es an den Uhrzeiten oder einfach, dass ich übersättigt bin mit anderen Sportarten. Aber trotzdem freue ich mich über diese Ausgabe. Wir haben eine Raw-Ausgabe vor uns, die vielleicht sogar zu unterschiedlichen Meinungen führt. Ich habe die Show live gesehen, habe den Bericht geschrieben und deswegen lassen wir euch herein in den Raum und werden dann sicherlich das Ganze mal auseinandernehmen. Ist ja wirklich genügend passiert und wir haben ja auch schon ein Main Event Match für Night of Champions, also freue ich mich drauf. Ja, ich freue mich auch drauf. Also ich muss gestehen, NBA gucke ich jetzt auch eher selten, weil es eben zeitlich echt ein Problem ist. Aber so aus dem Off gucke ich mal rauf und die Highlights gucke ich mir an. Und ich denke, ich werde jetzt tatsächlich auch am Wochenende immer ein Spiel angucken. Also was ich für WWE nicht mehr machen würde, also nachts aufbleiben. Ich denke mal, dann stehe ich so gegen 4 Uhr auf, dann kann ich noch die letzten beiden Viertel mir angucken und dann bin ich auch wach. Also wir schauen mal. Aber soweit ist es noch nicht. Wir wollen ja über Wrestling reden. Und ich glaube, bei der vorletzten Raw-Ausgabe, also bei der Ausgabe vor dieser Ausgabe, die wir jetzt besprechen, war es, glaube ich, auch CM Punk, der so ein NBA Cheap Pop abgeholt hat, als er sagte, oh, wir waren in Oklahoma, I can hear a Thunder, also die Oklahoma Thunders ist ja das NBA-Team, hat also ein paar billige Cheap Pops da abgeholt, hat auch sehr gut geklappt. Und warum ich jetzt gerade was über Cheap Pops erzähle, vielleicht sind Chris und ich da jetzt nicht ganz einer Meinung, aber ich leite gleich mal über zu Chris, denn er ist ja unser Mann für die rote Gefahr, was Monday Night Raw angeht. Und CM Punk war ja auch da gleich im Eröffnungssegment. Ja, vollkommen richtig. Also war eine vollgepackte Raw-Ausgabe eröffnet von Last Real Champion John Cena und er hat dann gleich gesagt, ja, also die Fans überraschen ihn immer wieder. Er lernt auch immer wieder Neues dazu. Was er nicht versteht, ist, dass die Fans ihre Stimme, ihre Möglichkeit, die Shows zu prägen, dazu nutzen, um einen Sidekick-Comedian wie R-Truth zurückzuholen. Das versteht er so ganz und gar nicht. Droht auch Truth damit, dass der gefälligst nicht mehr das Gimmick von John Cena in seinen Comedy-Segmenten benutzt. Und dann erinnert er uns dran, dass wir 36 Auftritte haben. Das wurde wieder, wie ich finde, ganz cool dargestellt bei dem Mini-Titantron, der mittlerweile bei Raw installiert ist. Und wir haben runtergezählt auf 19. Also nach seinem Auftritt bei Raw sind es also jetzt nur noch 18 verbleibende Auftritte. Und er hat quasi alle unsere Lieblinge schon besiegt, die wir ihm quasi vorgelegt haben. Ja, Cody Rhodes, unser Liebling natürlich, Randy Orton und R-Truth. Und da hat er gesagt, ja, also give me competition und wer soll es als nächstes sein? Und dann haben wir natürlich diese Störzeichen gehört und CM Punk kommt heraus. Großer Jubel, große Freude. Manche würden sagen, ein Pay-Per-View zu spät, aber sei es drum, er kam heraus, war richtig wütend und hat gesagt, so Cena, ich hoffe, es ist alles gemütlich bei dir. Du hast dir gefälligst anzuhören, was ich zu sagen habe. Und zwar fängt er damit an, dass es sehr ironisch ist, dass quasi sich die Seiten verändert haben. Die Seiten haben sich ja auch verdreht. Cena, der quasi Wrestling kaputt machen will. Und Punk, der Retter, ja. Aber er möchte das ja nicht verwechselt sehen. Er ist hier nicht, um für TKO zu kämpfen oder für die Millionäre. Er ist da, um für die Fans zu kämpfen und Cena dessen Grenzen aufzusetzen. Denn das, was er hier macht, das geht gar nicht. Das ist bodenlos und ist eigentlich auch nicht der Cena, der er eigentlich ist. Und er wird quasi nach diesem Retirement ja die restliche Zeit nur damit verbringen, sich bei den Fans zu entschuldigen. Bei der Elimination Chamber hat er ihn ja irgendwie leise ins Ohr geflüstert, dass es ihm leid tut. Und irgendwie glaubt er also immer noch, dass da der alte Cena drin ist. Allerdings hat ihn dieser Titel zu einem Monster gemacht. Er kennt es. Er war auch mal der Champion. Und dieser Titel macht mit jemandem etwas. Und deswegen war auch die WWE Championship nicht mal auf der Liste der Ziele für Punk, als er zurückgekommen ist. Aber jetzt macht er ihn zu seinem Ziel. Und er muss selbst zu einem Monster werden, um Cena diesen Titel abzunehmen. Er hat auch gesagt, schau, 18 Auftritte, such dir gern aus, wann ich dich besiege um diesen Titel. Und wenn du Cojones hast, dann gleich heute beim Monday Night Raw. Cena sagt zu, alle rasten aus. Ich war auch so, okay, alright, bin bereit. Und dann hat er gesagt, nö, du wirst mir folgen nach Saudi-Arabien. Da hat er kurz dann auch gegrinst, weil er wahrscheinlich weiß, dass ja, Punk eigentlich anderes in Sinn hatte. Und er wird sagen, Night of Champions, wenn du Bock hast, komm mit. Und dann werden wir dort das letzte Mal aufeinandertreffen. Best in the World gegen Best of All Time. Dann haben wir die Musik von Seth Rollins gehört und der hat den beiden einfach nur seinen Koffer hingestreckt. Ich denke, das ist Zeichen genug, was das bedeuten kann. Und das Segment ging zu Ende. In der Vorbesprechung habe ich dir gesagt, ich fand die Raw-Ausgabe sehr, sehr gut. Oder sagen wir mal, ich fand sie gut. Die Gründe dafür sehe ich jetzt nicht unbedingt in dieser Promo, weil halt viel Heuchlerei dabei ist. Und ich persönlich einfach glaube, dass bei den beiden ein Money in the Bank Match und ein SummerSlam Match mehr passt. Aber unabhängig davon glaube ich auch, dass die beiden am Mikrofon mehr können. Es ist für mich ein bisschen Verschwendung, aber ich möchte nicht zu negativ sein und sagen, naja, mit so wenig Zeit, was willst du machen? Da hauen sie nochmal die Oldschool-Fäden heraus, Punk gegen Cena. Dass es mich jetzt stört, dass es in Saudi-Arabien ist, macht mich selbst ja auch irgendwo zum Heuchler, nachdem ich ja grundsätzlich Fan von einem Fan bin, das Fly Emirates ja sehr präsent auf seinen Trikots hat. Aber gleichwohl, die Qualität der Promo war in Ordnung und jetzt kriegen wir das Match bei Night of Champions. Ich weiß nicht, wie hyped du bist, Cena gegen Punk, das kann ja gut werden. Wie fandest du denn den Mini-Aufbau? Ja, du hast ja gesagt, dass der Grund, warum du diese Raw-Ausgabe richtig gut fandest, jetzt nicht zwingend in der Eröffnungspromo liegt. Ich finde diese Wortwahl durchaus diplomatisch und du hast es auch danach noch diplomatisch weiter ausgeführt. Ich sehe es etwas negativer tatsächlich. Okay. Cena ist so, wie er immer ist als Heel. Ganz okay. Also das macht er immer noch gut. Das reißt nichts raus. Das stinkt aber auch nicht ab. Man kann jetzt die Platte auflegen oder die Textbausteine droppen, die wir die letzten Wochen immer wieder rausgehauen haben. Cena macht sein Ding. Und die Inszenierung, wie er es macht, ist immer noch völlig okay. Wie gesagt, ist jetzt keine Neuerfindung, aber grundsolide. Und die Sache jetzt mit CM Punk finde ich aus zwei Perspektiven schwierig, um es mal so zu sagen. Erstmal, na sogar aus drei. Oh, wow. Erstmal, ja, Perspektive 1 ist der Aufbau, Perspektive 2 ist das Match und Perspektive 3 ist Saudi-Arabien. Das sind drei Faktoren, mit denen ich tatsächlich Riesenprobleme habe. Erstmal ist das eines, finde ich, der, ich sage jetzt nicht Dream Matches, aber es ist eines der Matches, die so ein bisschen für mich so einen gewissen Pep-Faktor haben würden. Und wenn ich sage Pep-Faktor, dann meine ich damit auch dass Punk vielleicht derjenige, ich sag bewusst, hätte sein können. Ich sag nicht, dass Punk derjenige sein könnte, sondern ich sage bis zu dieser Ansetzung, dass er derjenige hätte sein können, womit ich natürlich impliziere, dass er es jetzt nicht mehr ist, dass er derjenige hätte sein können, der bei John Cena diesen Umdenkenprozess lostreten könnte, storyline-mäßig. Was natürlich dann auch potenziell mit einem Titelwechsel verbunden wäre, storyline-mäßig, was dann wieder eine extrem große Bühne erfordert hätte, SummerSlam-mäßig, so ungefähr. Jetzt wirkt das Ganze für mich auch, als Cena sagte, komm, wir machen es jetzt noch einmal, Cena gegen Punk und so weiter und so fort, Revival 2011 und so. Für mich ist das jetzt einfach nur eine Standard Haltestelle auf John Cenas Abschiedstour, finde ich. Und genauso fühlt es sich auch an. Da ist nichts Besonderes mehr. Es ist relativ kurzfristig und random jetzt ins Auge gefasst worden. Genauso fühlt es sich, wie ich gerade sagte, auch an. Oh, Punk, komm, wir machen noch mal ein super Match. Und das machst du jetzt mal gegen Cena. So, Aufbau schwierig, finde ich. Was war das Zweite, was ich, also ich habe jetzt irgendwie Aufbau und ich habe Saudi-Arabien als Drittes. Was hatte ich denn da mit dir gesagt? Irgendwas mit dem Inhalt? Ja, weiß ich jetzt auch gerade gar nicht. Ich muss jetzt mal zurückspulen, kann ich aber nicht, weil wir gerade live sind. Also vielleicht auch das Match selbst. Also reden wir mal über, ja, vielleicht doch das Match selbst. Geht so ein bisschen mit in den ersten Faktor einher oder geht damit einher. Ich glaube, dass das Match Potenzial hat, wirklich interessant zu werden. Also John Cena holzt da ja irgendwie im Ring mehr oder weniger rum. Das ist nicht wirklich schlimm, aber ist auch nicht geil, was er da macht. Er lebt jetzt, gerade bei Money in the Bank, finde ich, hat er vom sehr, sehr guten Storytelling gelebt und davon, dass dann ein Funke, der nicht geplant war, überzuspringen, ein Stück weit bei mir zumindest und bei Chris ja auch ein bisschen übergesprungen ist. Da ist auch die Stipulation so ein bisschen ein Faktor. Das war ein Tag-Team-Match. Da kannst du eine ganze Menge storymäßig erzählen und John Cena kann dann seine Stärken eher einsetzen und seine Schwächen so ein bisschen kaschieren. Das ist bei Singles-Matches Anlass. Da ist das schwer mit Pausen, da ist das schwer mit Spannungsbogen aufbauen. Da muss John Cena von Sekunde 1 bis zum Cover oder was auch immer, DQ oder whatever, muss er da funktionieren. Und zwar auf Main-Event-Basis und auch idealerweise ein Match, das so mindestens mal eine Viertelstunde dauert. Und das war bisher doch eher hölzern bei unserem guten John. So, das heißt, ich befürchte auch, dass das Match nicht so geil werden wird, weil der Aufbau ein bisschen knapp ist, weil sie jetzt entsprechend nicht so viel Zeit in der Vorbereitung haben. Die wird John auch brauchen, denke ich. Punk übrigens vielleicht auch. Und dann nach Saudi-Arabien zu gehen in den Main-Event mit Jetlag und allem drum und dran, das ist jetzt kein allzu großer Faktor, aber vielleicht ein kleiner Faktor, auf einer Bühne, die für mich jetzt nicht der SummerSlam ist, das klingt für mich so, let's get it over with. Also wir machen das jetzt und spulen es dann runter und dann ist das auch gut, Viertelstunde Standard-Tick. So, das ist mein Gefühl. Und dann über Saudi-Arabien muss ich gerade mal gar nichts sagen, weil ja, also ich sag's immer um diese Jahreszeit, das ist unser journalistisches Feigenblatt, das ist unser Pseudo-Argument, warum wir darüber reden. Aber gut, wir sind bei WWE, wir müssen's machen und wir weisen auch jedes Mal darauf hin, dass das alles nicht so schön ist mit dem Stichwort Sportswashing. Und ich sag's nochmal, würde ich diesen Podcast nicht machen, würde ich es mir ganz, ganz, ganz, ganz, ganz bestimmt nicht angucken. Und würde fast jedem empfehlen, dasselbe zu tun. Aber ich spreche im Konjunktiv, das mache ich ja alles nicht. Und deswegen gucke ich mir die Show auch natürlich an und muss dann da auch drüber reden. Und mache das auch sehr gerne, weil ich es mit Chris mache und weil ich weiß, es gibt hier genug bei uns in der Hörerschaft, die Shows gar nicht mehr gucken. Und für die haben wir ja dann unseren journalistischen Feigenblatt-Auftrag. So, das ist mein Gefühl. Was ein Riesenproblem dabei ist, ist Punk und Saudi-Arabien. Stichwort der große Rebell, ja, der er ja dann immer so ein Stück weit war. Ich mache mein Ding, ich bin straight edge und rede auch straight edge. Und lass mir von niemandem was sagen. Chris hat es so schön gesagt, Punk ist an der Leine. Punk ist ein Stück weit Schoßhündchen geworden. Und ja, und als solches fährt Punk jetzt auch nach Saudi-Arabien. Klar, es hat immer was von einer gewissen Doppelmoral, wenn man sagt, was ist das denn für einer? Jetzt fährt er da hin und das ist doch alles doof. Und gerade Punk und so, jetzt hat er Sellout und verkauft sich und schmeißt sein Ideal über Bord. Alles natürlich billig zu sagen, ja, das hättest du doch auch gemacht und so. Das ist aber nicht der Punkt. Denn wenn man sich, finde ich zumindest, dass das nicht der Punkt ist, wenn man sich in die Öffentlichkeit begibt, da ein gewisses Standing hat und auch sich entsprechend immer wieder entsprechend positioniert, muss man es sich zumindest vorhalten lassen, wenn man jetzt etwas anderes tut, als man lange Zeit sehr deutlich medienwirksam gesagt hat. Das müssen wir jetzt also mal genau aufarbeiten. Was hat Punk wann, wie oft und mit welcher Werbe so alles erzählt? Aber es wirkt jetzt auf manche vielleicht ein bisschen inkonsequent. Manche würden sagen, umfallen. Wieder andere würden weitergehen und sagen, der verkauft sich, hat bla bla bla. Ich finde das alles von der Grundsituation eben schwierig. Will jetzt auch nicht zu viel da negativ reinunken, nur weil ich es persönlich schwierig finde. Vielleicht ist das alles auch ganz anders, als ich mir das ausmale. Vielleicht ist jetzt Night of Champions in Saudi-Arabien der neue SummerSlam. Vielleicht hauen die da jetzt ein 4-Sterne-Match raus plus X. Vielleicht gibt's einen krassen Swerve bei diesem Match und vielleicht gewinnt Punk sogar den Titel und dann wird da das große Umdenken in Saudi-Arabien stattfinden. Kann ja sein. Alleine, ich glaube es nicht. Ich glaube es wirklich nicht. Ich glaube, es wird ein solides Match. Cena wird dann irgendwie verteidigen. Natürlich wieder irgendwie illegal oder so. Und das war's. Vielleicht gibt es noch irgendwas, was da passiert, dass John Cena da mit so einem fiesen Eingriff gewinnt. Also ich denke nicht, dass Rocky auftauchen wird. Also mal gucken, ich will auch das natürlich nicht ausschließen, aber es wäre doch sehr surprising, wenn das passieren würde. Ob es die Story retten würde, weiß ich auch nicht. Ob wir dann auf Punk gegen Rocky gehen, ich lache mich tot. Also das wird auch nicht passieren. Also ich habe jetzt eine Möglichkeit aufgetan, dass das Ganze potenziell doch was werden könnte. Ich glaube es allerdings, wie gesagt, eher nicht. Und deswegen bleibt für mich ein für mich nicht guter Aufbau, eine erbärmliche Promo, wirklich eine erbärmliche Promo von Punk. Ein solider Sealer, ein wohl nicht gutes Match auf einem Boden, bei dem Punk noch peinlicher aussieht. Und eine Promo, by the way, von Punk, die ich ganz, ganz schwierig beschlimmt fand. Dass er sagt, ich will mich gar nicht anbiedern, ich bin immer noch Rebell und bin jetzt nicht auf der Seite der Guten. Und dann labert er aber genauso weichgespülten Schrott wie, ich mach's für die Leute und der Titel gehört den Leuten. Und ich glaube, die hat nicht mal Bock, nachher da irgendwie rumzujubeln, weil er hat, glaube ich, zweimal hat er das gesagt. I think the championship belongs to the people oder irgend so ein Mist. Also, sorry Chris, ich fand das sogar von Punk wirklich ein Lowlight. Mhm. Ja, ich war neulich auf einem Rabbit Hole auf YouTube, wo ich bei CM Punk Promos hängen geblieben bin von 2011 bis 2013. Und das ist Licht und Schatten. Also das war wirklich unglaublich sauber. Und grundsätzlich waren damals eigentlich die Zeiten, wo das Skript, glaube ich, deutlich strenger war. Aber ja, Zeiten verändern sich und dich. Und ja, ich muss ja auch zugestehen, die Saudi-Arabien-Geschichte, die stört mich dann doch mehr als gedacht. Und leider ist halt Punk, oder leider, Punk ist halt immer der Erste, der bei politischen Themen eine Story raus hat auf Instagram und sein Gear anpasst, ja, und dann nach Saudi-Arabien zu fliehen. Schwierig. Aber wir haben, glaube ich, genug darüber gesprochen und danach kam Chad Gable heraus. Eine kurze Promo hat gesagt, also er versteht überhaupt nicht, warum die Fans hier so ihn ausbuhen. Die müssen eigentlich zunubeln. Er hat ein ganz schwieriges Wochenende hinter sich, hat bei Worlds Collide verloren, musste da durch den Tisch knallen. Und dann hat sein Freund El Grande Americano auch noch das Leitermatch verloren, also die reinste Hölle. Und trotzdem ist er hier, um für die Fans zu performen und AJ Styles zu besiegen. Eine kurze, aber ich finde, diese Promo hatte mehr Herz und Entertainment als das von Cena und Punk im Eröffnungssegment. Aber ich glaube, da spielt auch ein bisschen unser Herz mit. Aber auch objektiv hast du recht. Es ist immer schwierig mit objektiv, ne? Bei der Wahrnehmung von Promos. Das ist immer ein Stück weit subjektiv, ist klar. Aber wenn du die Performance von Chad Gable dir anguckst, wenn du siehst, was er für eine Kartregion bekleidet und wenn du siehst, was er aus der kurzen Zeit macht, diese kleinen Sachen da, oh mein Freund, gerade der Americano, wobei jeder weiß, was da Phase ist. Sorry, ich will mich da jetzt auch nicht immer wiederholen, aber ich bin vollkommen bei dir. Chad Gable, der ist einfach großartig, was das angeht. Er fühlt sich auch wohl in dieser Rolle. Die Promo ging runter wie Öl, muss man sagen. Ja. Das war wirklich toll. Match auch sauber, solide. Styles gegen Gable habe ich mir auch nie Sorgen gemacht. Creed Brothers haben versucht, hier einzugreifen. Hat nicht funktioniert und Styles hat dann gewonnen. Hat dann auch in einer Promo-Backstage gesagt, dass er sich hier nicht herumkommandieren lassen will von Stables wie dem von Seth Rollins, will sich auch da nicht irgendwie einschüchtern lassen, gab ja auch Versuche von Heyman. Und ja, das heißt, es könnte sein, dass er sich da auch irgendwo ein bisschen einmischt, aber ja, wir haben zu Styles auch schon sehr viel gesagt in der Vergangenheit. Kurze Ergänzung vielleicht noch, wo du gerade sagst, mal gucken, wie es da weitergeht. Er hat ja auch mit Rollins schon ein bisschen Probleme gehabt. Rollins Auftritt im Eröffnungssegment maximal antiklimatisch übrigens für mich. Also das tat mir so leid. Also es boah, war das besser im Moment bei dem Stable. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber es gab, glaube ich, noch so ein Segment, ein Kurzsegment, vielleicht werden wir das später noch aufgreifen. Auf jeden Fall gab es also es gibt ein Turnier natürlich, das King of the Ring Turnier und das Queen of the Ring Turnier. Auch so eine verloren geglaubte Geschichte, die ja einen Stone Cold hervorgebracht hat, der einfach mal gesagt hat, okay, das Skript ist mir egal und 316 ist geboren. Lange Jahre von WWE verhunzt, indem man einfach nur Midcard und Jobber ins Turnier gepackt hat und sich gefragt hat, King of the Ring, niemand von den Top Guys, Shawn, Triple H, Cena, Orton, wer auch immer damals oben war, war jemals dabei und jetzt hat man das geändert. Gut, Cena ist jetzt auch nicht dabei, aber es sind so Leute dabei wie Randy Orton und bei den Frauen eben auch wirklich Top-Talente und das finde ich gar nicht so schlecht. Aber klar, Finale ist in Saudi-Arabien. Auf jeden Fall gab es hier die erste Runde mit dem Fatal 4-Way-Match. Roxanne Perez hat gewonnen gegen Liv Morgan, Rhea Ripley und Kairi Sane. Also unglaubliches Fatal 4-Way-Match. Hat sehr viel Spaß gemacht, war viel Tempo drin. Ich konnte es auch richtig genießen, weil es gibt, seitdem es auf Netflix ist, keine Unterbrechungen bei Matches. Deswegen hat das hier sehr viel Spaß gemacht. Gab natürlich wieder so Storyline-Geschichten, die weitergeführt worden sind zwischen Liv und Roxanne. Das machen sie gar nicht so schlecht, finde ich. Roxanne hat vor dem Match auch Liv vorgeschlagen, dass sie zusammenarbeiten. Liv hat eigentlich abgelehnt, dann haben sie doch miteinander herumgetan und am Ende gab es einen Pin, beziehungsweise gab es eine Attacke gegen Liv und man hat dann gesehen, die Kameras haben gezeigt, Roxanne hat eigentlich gewartet, ihr nicht geholfen und dann eben mit einem Einroller gegen Kairi Sane das Match für sich entschieden und sie ist jetzt im Halbfinale dieses Turniers. Alles in allem eine runde Sache irgendwie. So ein Turnier, ich bin eh immer ein Fan davon und dieses hat dann eh aufgrund von der Teilnahme des Rosters auch mehr Sinn und Verstand, finde ich. Ja, habe ich wenig zu ergänzen, zumal ich ja auch da anknüpfen kann und das, was ich bei Money in the Bank schon sagte. Ich finde, also Roxanne Perez funktioniert gut im Moment. Also auch der Judgment Day becomes her. Also ja. das steht ihr gut, muss man gestehen. Und sie ist so ein bisschen dabei, Liv Morgan, ich will nicht sagen, den Rang abzulaufen, das wäre falsch, aber sie ist ein guter Gegenpart für Liv Morgan, vielleicht sogar mehr. Also das funktioniert, finde ich, gar nicht verkehrt und Roxanne Perez bekommt mehr und mehr Profil in dieser Rolle. Sie gewinnt jetzt auch Matches. Das ist ein wichtiges Match hier, das sie gewonnen hat. Ich meine, Liv Morgan war drin, da wird es ja nachher noch Gespräche geben. Rhea Ripley und Kairi Sane, das sind jetzt ja nun auch nicht irgendwelche Mädels, wie du sagtest. Und auch wenn man jetzt sagt, es sind nicht nur Underkader, bis Midkader, das ist ja fast schon mit die erste Geige da in der Damen-Division, was wir haben. Und alle auch Titelträger, muss man sagen. Kairi Sane, weiß ich jetzt nicht, ob sie mal mehr als Tag-Team-Gold hatte bei NXT, klar. Klar, NXT, aber ich meine jetzt im Main-Roster. Aber auf jeden Fall, also Gold bestückt auch und wrestlerisch über alle Zweifel erhaben. Und von dem her hat sie hier auch so einen offiziellen Push bekommen, kann man sagen. Wenn man jetzt sich das Standing der Leute anguckt und sagt, okay, Roxanne geht over, wir glauben an dich. Das ist also auch ein Vertrauensbeweis und freut mich riesig. Also vollkommen richtig vom Booking, bin ich völlig bei dir. Ja, ich muss sagen, Roxanne hat sich von den Neulingen wirklich am besten irgendwie reingefunden. Das Booking von Vaquer ist noch das stärkste, aber ich finde Roxanne ist einfach, sie hat sich wirklich nahtlos da eingereiht und macht so ein bisschen den Weg von AJ Lee, glaube ich. Und ich glaube, sie wird auch relativ, also früher oder später wird sie sicherlich auch den Champion-Titel gewinnen. Ich habe ein gutes Gefühl bei ihr. Wenn wir über unsere Instinkte reden, wie, keine Ahnung, bei Zoe Stark oder bei Lyra, habe ich hier ein sehr gutes Gefühl. Ja. Nikki Bella ist zurück. Ja, sie hat backstage ein bisschen mit Natalya und Maxine Dupree gesprochen. Dann gab es eine sehr unangenehme Promo. Da musste ich erstmal 10 Minuten Pause machen, weil ich mich so geschämt habe. Sie haben sich begrüßt und Io hat gesagt so, ja, es ist so schön, dich hier zu haben. Du hast den Weg für uns alle geebnet. Ja, ja, sehr unangenehm, aber gut, diesen Weg geht die WWE eben. Aber trotzdem, Nikki Bella, definitiv auch jemand, der sicherlich so diese Divas-Geschichte so ein bisschen durchbrochen hat, auch wenn sie da über die Total Divas und vielleicht auch durch die Bindung mit John Cena guten Push bekommen hat. Das alles kann ich nicht beweisen, aber grundsätzlich war sie definitiv im Ring nicht so schlecht. Was hat denn uns diese Promo hier jetzt sagen sollen? Wie toll Nikki Bella ist, oder? Ja, dass sie quasi der Grund ist, warum es jetzt so ein gutes Roster gibt bei WWE. Alles klar. Also Io Sky sah aus wie ein kleines Schulmädchen. Also, sorry, wenn ich das mal so deutlich sage. So darfst du dein Champion nicht booken. Nein. Also Io Sky ist eine großartige Workerin. Und ich sag das nochmal, die ist so unglaublich stark in Sachen Charisma, wenn man sie lässt. Kairi Sane ja auch. Die sind so gut, finde ich, im Ring mit Ausstrahlung, auch sonst Gesichtsausdruck. Aber was man hier, du hast, finde ich, sie komplett wie so ein kleines japanisches Schulmädchen da dargestellt, die sich freut, dass da jetzt Mama Nikki kurz vorbeikommt und die gerade anhimmelt. Leute, das kannst du so, das ist jetzt hier nicht, dass The Rock vorbeigekommen wäre oder sowas, sondern eine für Diven-Verhältnisse ordentliche Workerin, aber für heutige Verhältnisse da kann Nikki aber nicht mehr mithalten. Also das muss man auch mal so deutlich dann sagen. Und dann, hör, du hast uns den Weg geebnet. Ich dachte, das wäre Stephanie gewesen. Also irgendwas habe ich nicht gepeilt im Moment. Also fürchterliches Booking hier. Ich bin ich habe also mehr als 10 Minuten gebraucht, um mich davon zu erholen. Und wenn ich mich gerade so höre, ich habe mich immer noch nicht erholt. Ja, es ist leider so. Es ist wirklich nicht gut. Vor allem, ja, Nikki, ich weiß nicht, das Standing bei WWE war bei den Bella-Zwillingen immer ziemlich stark und bei Nikki noch stärker, ja. Keine Ahnung, warum. Ich meine, sie ist auch nicht mehr mit Cena zusammen und hat trotzdem so eine Darstellung. Aber gut, es sei ihr gegönnt. Aber du hast, glaube ich, auch recht, wenn man sich wrestlerisch das anguckt, war Nikki im Vergleich zu Brie die deutlich stärkere im Ring, also deutlich stärker. Definitiv, also, ich meine, wir werden hier zum Segment kommen, das deutet eh auf der Rückkehr von Brie auch an, aber zunächst haben wir hier einen Auftritt von Becky Lynch gehabt und das hier war für mich ein ordentliches Segment tatsächlich, also Becky kam heraus. Und hat sich umgeschaut und sich gefragt, wo sind die You Deserve It Chance? Ja, das kann sie nicht verstehen, ja. Immerhin ist dieser Intercontinental Championship ein weiterer von vielen Titeln, den sie da erobern konnte. Und sie hat auch irgendwie so Bock gehabt, das Ganze zu feiern mit ihrem Hot Boyfriend oder Husband. Aber die Party wurde gecrashed, denn Lyra hat sich als schlechte Verliererin erwiesen und sie wollte sie ermorden. Ja, und das geht nicht. Das lässt sie nicht irgendwie auf sich sitzen. Übrigens, was Becky sehr gut kann, ist so der Schmollmund. Das kann sie wirklich gut. Und dann wollte sie erstmal, dass Lyra rauskommt, damit sie sich bei ihr entschuldigt persönlich. Die kam auch heraus, hatte irgendwie einen komischen Gang vor sich. Sah sehr wütend aus. Und dann Rückkehr von Bailey. Hat hinterrücks Becky attackiert. Da war sehr viel, muss ich sagen, Leidenschaft dahinter. Sie war auch sehr stiff, sah auch gut aus. Becky wollte einmal flüchten. Lyra stand ihr im Weg, wurde dann zurück, quasi in den Ring geworfen. Bailey hat weiter attackiert. Und dann konnte sich Becky Lynch über den Zuschauerbereich flüchten. Also, was ich gut fand hier irgendwie, das ist so eine typische Heel-Promo, die in den meisten Fällen bei anderen Heels, glaube ich, nicht funktioniert. Aber Becky, sie hatte so eine ähnliche Promo vor ein paar Wochen irgendwie, wo sie gesagt hat, ja, also ich habe mir die Kameras angeschaut und es ist ganz eindeutig, ich war es, ja, ich habe Bailey attackiert. Und irgendwie, das sind so leichte, aber ich finde, das hat sie gut gemacht. Und diese Rückkehr von Bailey, ich weiß nicht, vielleicht war es auch so formabhängig bei mir. Grundsätzlich hat sie sich jetzt bei ihr nicht viel verändert, aber keine Ahnung, ich kann mir vorstellen, dass das grundsätzlich eine gute Fehde werden kann zwischen den beiden. Man hat sie ja auch bei WrestleMania aufgebaut. Vielleicht macht man auch ein Triple Threat. Und alle sind natürlich unglaublich technisch stark. Also ein kleines Segment, was nicht viel quasi auch Inhalt hatte, aber alles in allem einfach auch gut gemacht von beiden. Lyra sah ein bisschen komisch aus mit diesem Gang. Aber alles in allem, ich habe irgendwo Lust auf Becky Lynch gegen Bayley auf diese Fehde. Ich bin überrascht. Ich kann nicht mal erklären, warum. Ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut. Ja, tatsächlich ähnlich. Also erstmal, der Gang von Lyra wirkte wie so ein fünfjähriger Junge, der durch die Gegend stampft, weil irgendjemand ihm sein Spielzeugbagger im Sandkasten geklaut stimmt, hat. Stimmt, aber guter Vergleich. Ja, irgendwie so oder wie bei Family Guy, das Baby oder so, wenn das da durch die Gegend stapft, so sah das ungefähr aus. Tut auch nicht so richtig was zu ihrem Standing, finde ich, aber egal. Ich muss auch gestehen, die Promo von Becky war gut, aber ich muss tatsächlich sagen, ich war auch durch, als Lyra dann da rauskam und dachte, nee, kommt Mädels, also das wird jetzt auch nichts mehr. Aber als dann Bayley kam tatsächlich, und du hast gesagt, es gibt überhaupt keinen Grund, jetzt das irgendwie gut zu finden, ja. Denn Bayley ist immer noch Face offensichtlich und Bayley als Face ist leider irgendwie nicht so dolle. Lyra als stampfender fünfjähriger Junge, der der Bagger geklaut wurde, wird jetzt, wie gesagt, glaube ich, auch nicht zu einer Charakterentwicklung beitragen. Allerdings, obwohl sich eigentlich bei keinem irgendwas geändert hat. Becky ist in solchen Sachen eben gut, Lyra ist stampfend und bemüht und Bayley ist eigentlich genauso langweilig wie vorher. Aber irgendwie wirkt Bayley auf mich, als ob sie irgendwie aus dem Urlaub gekommen ist und jetzt fresh und Bock hat. Irgendwie. Ja, ja, ja, also, sie hat auch eine Bräune bekommen, ja. Genau, braun gebrannt, auch körperlich gut in Schuss. Also ich habe ja eh immer eine Schwäche für Bayley, seit sie vor 6 Jahren hier geturnt ist. Und irgendwie ist sie so eine Zutat, die diese Fehde jetzt nochmal, oder was da immer auch ist, als Triple Threat, habe ich richtig Bock. Ja. Also ich kann auch mit dem Finger, genau wie du, ich kann da gar nicht drauf zeigen, aber Becky ist fresh und wir müssen befürchten, dass das nicht ewig anhält als Babyface. Vielleicht darf sie jetzt auch ein bisschen so Pseudo-Stone Cold Steve Austin machen, so ein bisschen rebellisch Badass und so, ein bisschen über den Standard Babyface Bayley Kram hinaus. Und wenn du das dann alles mal siehst, diesen Freshness-Faktor, Lyra hat sich ja eigentlich auch ganz nicht so schlecht geschlagen, doll war es nicht, aber auch wirklich nicht schlecht, im Ring sogar ziemlich gut. Und dann noch eine Becky, der IC-Gürtel überraschend gut steht, wir haben es ja gesagt, da kann sie durchaus auch was mit anfangen. Dann habe ich einfach Bock auf so ein Triple Threat zwischen den dreien. Und das Ding als Match, also da sehe ich aber mal locker mal 3,5 Sterne drin, vielleicht sogar aufwärts. Auch ich habe da ganz große Erwartungen tatsächlich. Also wenn wir die Preview machen, ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt auf Night of Champions auf die Card schaffen, habe ich Bock drauf, ganz ehrlich. Und dann wahrscheinlich wird sich Lyra eventuell verabschieden und dann machen Bayley und Becky eine eigene Fehde. Und es kann sein, aufgrund, dass beide so die Veterans sind, dass sie sich vielleicht auch vom Skript ein bisschen entfernen können. Und dann könnte das auch ziemlich interessant werden bei Promoduellen. Ja, beim nächsten bin ich gespannt auf deine Meinung tatsächlich. R-Truth kam heraus, ja. Großer Jubel, hat sich auf das Kommentatorenpult gestellt. Ich muss allerdings zugeben, Leute, ich verstehe ihn leider hin und wieder nicht ganz und deswegen kann der Bericht da ein bisschen von dem abweichen, was er wirklich gesagt hat. Aber ungefähr hat er gesagt, ja, ihr müsst wissen, ihr seid der Grund, dass ich zurück bin. Ja, das muss euch bewusst sein. Eure Stimme hat mich hier zurückgebracht. Doch es ist irgendwie wichtig, ihm zu wissen, dass er nicht als R-Truth zurückkommt. R-Truth, der Comedy-Act, der witzige Typ. Das ist alles ganz, ganz witzig, aber ist auch nicht immer gut. Und deswegen ist es auch Zeit für eine Veränderung. Und dann hat er eine Schere hervorgeholt und hat sich die Haare abgeschnitten. Und das sah ziemlich krass aus. Natürlich von der Mimik her war er immer sehr, sehr gut. Und dann hat er irgendwie gesagt so, the truth has set me free. Und es wird Zeit, endlich Ron Killings zu werden. Und es wird Zeit, dass man ihm endlich den Respekt zollt, den er auch verdient hat. Das war kurz und knackig. Und irgendwie hat das bei mir was ausgelöst. Ich fand das gut. Wie gesagt, ich habe nicht alles verstanden, aber er hatte irgendwie so angedeutet, dass er zwar wegen den Fans hier ist, aber er versteht auch irgendwo so ein bisschen, dass er immer als so ein Witz abgestempelt wird. Und irgendwo glaube ich, dass in diesem Ron Killings schon auch eine gute Promo steckt. Er hat ja als Heel auch gute Arbeit gezeigt. Heißt das, dass ich Main Event Matches mit ihm sehen möchte? Nein, aber ich persönlich war sowieso nie ein Fan grundsätzlich von diesem Hahaha, Cena is my hero. Ich kann mir gut vorstellen, dass das gut werden kann. Ich fand das hier einfach kurz, knackig, das mit der Schere, das war alles einfach so ein bisschen, da war Pep drin und ich fand das ordentlich. Also ordentlich bin ich bei dir. Da will ich nicht streiten, weil R-Truth am Mike eben gut ist. Mhm. Der hat so ein Natural Charisma, würde ich sagen. Anyway, not my cup of tea yet. So würde ich es versuchen darzustellen. Das ist mir, also, oder ich kann es noch nicht greifen, um es diplomatischer zu formulieren. Also bei mir hat es nichts ausgelöst tatsächlich. Es hat nichts mit mir gemacht, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, oh nee, jetzt macht uns R-Truth den Wechsel zum Seriösen. Und das ist immer schwierig, wenn Comedy-Kisten, die als solche auch funktionieren und übergekommen sind und auch als solches dann zurückgefordert wurden, jetzt auf seriös geläutert und intellektuell machen und ernst. Und wie gesagt, er sagte, glaube ich, auch, we all love our truth, but was irgendwie, he sometimes he's too forgiving oder so ähnlich. Also er ist dann auch zu nett, genau. Und sieht zu viel dann auch den anderen nach, so ungefähr, das glaube ich gesagt. Und wie er es delivered hat, ist völlig okay. Also der ist gut und der ist auch, also man mag ihn irgendwie so. Und diesen Faktor, wie gesagt, den wird ein Seth Rollins bei mir nie mehr haben. No chance. So sagen. Das ist ein guter Punkt. R-Truth connected. Ich glaube aber auch, dass die Leute in der Halle nicht so richtig wussten, was sie damit anfangen sollen, weil es war eher so Power to the people. Wir machen jetzt das neue Movement und die Leute, ja, wir mögen dich und machen mit, aber wissen gar nicht, was wir jetzt eigentlich hier so richtig sollen oder was wir damit anfangen sollen. Sprich, es wird sehr davon abhängen, in welche Richtung das geht. Ob es irgendwo hingeht überhaupt, das ist bei WWE ja immer so eine Sache. Und dann die Frage, wo es hingeht. Alle wissen, R-Truth selbst hat es mehrfach gesagt, dass das sehr überraschend kam alles. Man wollte ihn wohl nicht haben. Da kann mir auch keiner was erzählen von Work oder sowas. Ja, Hunter, glaube ich dir nicht eine Sekunde. Und R-Truth selbst hat gesagt, er war sehr überrascht, dass er jetzt zurückgeholt wurde. Und ergo ziehe ich daraus erstmal so den ersten Eindruck, dass es von WWEs Seite, wie gesagt, nicht geplant war. Und wenn jetzt R-Truth zurückgekommen ist, weil die Fans es wollen, dann wird man vielleicht auch noch nicht diesen Run so richtig durchgeplant haben. So nach dem Motto, pass auf, wir machen jetzt den Turn. Du wolltest immer als Ron Killings mal die ernste Seite rauslassen. So, jetzt lass sie raus, show me and convince me. So, also überzeug mich, gib mir was. Und dann werden wir schon sehen, ob schwimmt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass WWE das als Testballon rausgehauen hat. Ich glaube nicht, dass sie derzeit schon genau wissen, wo sie hinwollen. Auch wenn Hunter gerne so long-term-mäßig bookt. Weiß ich nicht. Und ich glaube, man wird es jetzt erstmal 1, 2, 3 Wochen als Testballon hochschießen und gucken, ob die Fans damit was anfangen können. Bei Chris hat es geklappt. Ich glaube, bei einigen anderen könnte es auch geklappt haben. Mich hat es eher kalt gelassen. Ich akzeptiere und respektiere, was er da macht am Mike. Ich mag ihn auch. Sehe ihn, wie gesagt, 1000-mal lieber als ein Seth Rollins und auch als die Heel New Day, muss ich ganz deutlich sagen, weil da ist irgendwas durch den Turn flöten gegangen bei New Day. Es wird irgendwann vielleicht wiederkommen mit Big E und wie auch immer, muss man sehen. Aber derzeit bin ich bei Ron Killings schon noch dabei, okay, show me. Zeig mal, was du drauf hast und ich will auch mitgehen. Ich muss nur ein bisschen mich da reinfühlen. Aber mitgerissen hat's mich tatsächlich nicht. Aufgegeben habe ich es aber auch nicht. Und ich sehe da doch mehr Potenzial als im New Day Heel Turn, der, to be honest, aber mal völlig versandet ist. Das muss man auf jeden Fall. Also, mal so sagen. Ich habe es auch befürchtet, dass es so kommt. Und hier bin ich etwas optimistischer, einfach weil R-Truth unglaublich am Mike ist. Aber seien wir mal ehrlich, New Day, Xavier Woods und Kofi, insbesondere Xavier am Mike, ist auch bärenstark. Und die konnten da auch nichts machen. Mit diesem, wir sind jetzt die entschlossenen Heels und böse und so. Das hat das gekillt, was New Day, oder ein Stück weit gekillt, was New Day ausgemacht haben, die auch als Heels damals großartig waren in ihrem ersten New Day-Gimmick. Und deswegen bin ich nicht euphorisch, aber ich will's auch nicht als beendet ansehen. Also ich gebe dem was, bin nur ein bisschen zurückhaltend. Nee, verstehe ich absolut. Und ich sehe halt irgendwo auch so das Potenzial einfach drin, dass man vielleicht mit dieser Geschichte ein bisschen mit den Fans auch spielt, wo er immer wieder sagt, ihr seid der Grund, dass ich zurückgekommen bin, aber ihr habt mich eigentlich auch immer nur ausgelacht und dies und das. Wird sich zeigen. Jo. Backstage, ja, Animositäten beim Judgment Day gehen weiter. Ach, ganz, ganz kurz ja. Noch. Ich glaube, dieser Art Truth-Turn, ich glaube, es liegt sogar ausschließlich in der Hand der Fans, was mit dem Ding passiert. Denn Hunter wird, oder wer auch immer, wird es so darstellen, ihr wolltet Truth, dann geht jetzt auch mit ihm. Und wenn das nicht klappt, dann wird man sagen, gut, wir haben dir die Chance gegeben. Liebe Fans, wir haben euch die Chance gegeben. Und wenn ihr nicht mitmacht, dann habt ihr eben selber Schuld. Das wird man natürlich nie so deutlich sagen. Das wird Hunter dann irgendwann zwischen den Zeilen mal droppen. Aber ich glaube, ob das Ding hier schwimmt oder untergeht, liegt alleine und noch mehr als sonst bei den Fans, glaube ich. Also es ist mehr Daniel Bryan, den man damals nicht haben wollte. Hier hat WWE gesagt, wir spielen mit, wir kreieren das. Also jetzt macht bitte mit, es ist euer Ding. Und wenn ihr nicht wollt, seid ihr eben doof. Und ich glaube, dass deswegen die Fans das Ding tragen und nur die Fans. Ja, finde ich auch spannend. Ich finde, das ist ein ganz guter... Ich finde, das wäre auch so ein Aufhänger für unseren State of WWE, weil ich fand das damals auch, also ich fand das erbärmlich eigentlich von Triple H bei der Pressekonferenz, unabhängig davon, was da Kayfabe ist oder nicht. Und ich finde, die ganze Truth-Geschichte mit den Fans, und ich gebe dir da vollkommen recht, dass sie entscheiden werden, was aus ihm wird, ist alles so ein bisschen State of WWE, weil sie grundsätzlich ein bisschen was vorheucheln, wo sie sagen, bei Daniel Bryan haben wir nicht auf euch gehört, ihr habt jetzt recht, so, jetzt hören wir auf euch, schauen wir mal, ob ihr mal recht habt. Und sie nehmen das Experiment mit R-Truth. Ich glaube, ich persönlich lese die Fans hier noch nicht so gut, weil ich nicht grundsätzlich noch immer nicht nachvollziehen kann, warum der Aufschrei bei Truth so groß war, obwohl auch andere entlassen wurden, die in ähnlichen Sequenzen waren. Aber das ist halt auch wieder so Ansichtssache. Dennoch finde ich ihn wirklich, ich finde diese ganze Geschichte eigentlich so als perfekten Aufhänger für diesen State of WWE Podcast, weil es irgendwie so ein bisschen die Situation, man kann sich an dem dann so herantasten und dann die ganzen anderen Sachen ansprechen, die im Moment bei WWE so ein bisschen ja nicht für Unmut sorgen, aber schon ein bisschen mit einer kritischen Sicht anzusehen sind. Deswegen eigentlich ein super spannendes Thema. Wobei, jetzt wo du hast mich auch was gebracht, Chris, das würde ich gerne nochmal kurz. Ich sag, die Fans haben es in der Hand, du bestätigst, hast du mal den Vergleich mit Daniel Bryan gemacht, wo WWE es nicht wollte und die Fans wollten es aber und jetzt macht WWE, komm, ihr wolltet es und wir machen jetzt mit und so, wir sind jetzt vorher bei euch schon dabei. Ich glaube sogar, das ist jetzt ein bisschen zynisch, also ich muss es auch relativieren, ich sag jetzt nicht, ich glaube es, aber ich halte es nicht für unmöglich, so müsste man sagen, dass WWE will oder wollen könnte, dass das Ding scheitert. Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass WWE will, dass das scheitert. So nach dem Motto, passt mal auf, liebe Fans, wir haben es die ganze Zeit gewusst, dass das mit Truth nichts mehr wäre. Und dann klopfen sie uns so quasi auf den Kopf wie an einem Fünfjährigen. Genau. Ja, ja, ja, ja. Genau. Ihr wolltet es, wir haben es euch gegeben und seht ihr, ihr wusstet nicht, was ihr wolltet. Wir wussten besser, was ihr wolltet und es hat nicht geklappt. Also lasst das mal künftig, werdet besser erziehbare WWE-Kinder und hört, was Papa Hunter sagt, er weiß es schon besser. Irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass das da so ein bisschen mitschwingt. Die wollen, dass es failt. Habe ich so ein Gefühl. Nee, da bin ich absolut dabei. Also ich habe auch dieses Gefühl. Ich fühle das auch. Ja, ja. Bin sehr gespannt. Also das ist so ein interessantes, auf jeden Fall etwas, was man bei den nächsten Rausgaben auch sich anschauen kann. Was für Promos sie ihm geben, wie viel Zeit und so weiter und so fort. Ja, Animositäten beim Judgment Day. Grundsätzlich wird eine alte Platte aufgeladen. Also Finn Balor, der sich fragt, du, warum bist du eigentlich in diesem King of the Ring Qualifying Match? Und er so, ja, keine Ahnung, ich habe halt meine Matches gewonnen und habe gedacht, ich bin der Bessere, der Judgment Day repräsentiert. Das ist doch auch okay für dich. Und Finn hat gesagt, ja, alles gut. Und dann Liv Morgan, die Roxanne noch nicht so fühlen kann, greifen kann, hat ihr quasi unterstellt, dass sie ihr dann nicht geholfen hat. Und dann wollte sie auch ein bisschen so die Unterstützung von Dominik, der hat gesagt, ich muss zu meinem Match. Also zeigt so ein bisschen auch Probleme zwischen den beiden. Und Finn, der ja die ganze Zeit im Hintergrund grinst, wenn Dominik und Liv sich nicht so einig sind. Ja, ich denke, Judgment Day ist Judgment Day. Das hier hat sogar für mich einiges sogar gemacht. Und das kann auch so weitergehen, meine Güte. Kurzer Einwurf. Ich fühle bei Finn leider nach wie vor nichts. Also wie so ein Troll, wenn er da sich freut und das, also das wirkt so gestellt. Also ich weiß nicht. Also da zum Beispiel so ein Art Truth oder so ein Kalito, ich habe mich totgelacht, wenn der da seinen Kasper-Kram macht. Aber Finn wirkt so wie der creepy Stalker mid-age, der irgendwie nichts mehr hinkriegt und immer noch an Liv Morgans Haustür kratzt oder so ähnlich. Also ich weiß nicht. Also Finn muss da offenbar rein, also für ihn auf jeden Fall. WWE scheint ihn ja auch zu lieben. Mhm. Aber ich finde sein Hihi, it was me all along, also sorry, also als Joker und Pläneschmieder, das kaufe ich ihm einfach nicht ab. Aber er ist ja offenbar der, der jetzt hier hinter den Kulissen die Strippen ziehen soll. Und er ist ja auch bemüht, aber ich fühle nichts bei ihm. Ja, also die Fehde, die wird mich nicht begeistern. Das wird nicht passieren. Dominik gegen Finn, darauf wird es hinauslaufen. Da bin ich ganz bei dir. Aber grundsätzlich alles in allem, dieses Segment, es ist so okay. Weil es ist für alle irgendwie auch wichtig und die machen das gar nicht so schlecht, Roxanne vor allem. Aber bei Finn und Dominik die Fehde, das wird halt irgendwie, ja, da muss man dann durch leider. Und darauf habe ich dann weniger Lust. Nee, also ich werde das Segment auch nicht schlecht machen. Mhm. Ich fand es auch völlig okay, zumal die Mädels das ja auch, es geht ja um die Mädels in erster Linie, die Mädels und Dom, das ist ja das Ding, ne? Und ich finde auch, dass, wie heißt denn unser JD McDonough? JD McDonough, ich finde den gut. Also der macht ja nicht viel, ne? Der ist da und freut sich, dass er da ist. Aber der stört irgendwie überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ich finde, der gehört da rein, weil er auch eben großartige Moves dann macht und sich auch mal teilweise dabei verletzt und so. Und Dominik muss da natürlich auch so rein. Ich finde das ganze Segment, genau wie du, völlig in Ordnung. Und es war ein gutes Segment. Nur eben Finn ist da so ein kleiner Fremdkörper, wenngleich er Storytelling-mäßig natürlich da auch reingehört. Da müssen wir auch nicht streiten. Ich finde eben nur, dass sein Selling bei der Sache etwas, wie soll ich sagen, also erkennbar wirkt, dass er bemüht ist sozusagen. Ja, dafür ist er auch viel zu lang schon dabei, als dass er jetzt nicht diese tragende Rolle spielt. Und ja, wird sich zeigen. Den Judgment Day aber unter dem Strich, den würde ich ganz ehrlich nie komplett auflösen. Also das muss wie New Day für immer leben. Zumindest solange die da sind, die da sind. Ja, genau. Also keine Ahnung, wenn in 5 Jahren keiner von denen mehr da ist, dann kann sie es auch umbenennen. Aber das ist eigentlich schon. Aber den Judgment Day, sorry, da kannst du ja auch so ein bisschen Fluktuation reinbringen. Also machst du ja auch. Ne? Liv Morgan ist reingekommen, die war da zuerst nicht bei. Jetzt Roxanne, die war zuerst nicht bei. Dann Kalito, der ist jetzt schon wieder weg. Also du kannst da ja auch immer neue Leute reinbringen. Ne? Und das finde ich gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Ja, vor allem, es hat ja mit Edge, Damian Priest und Rhea Ripley angefangen. Eben. Deswegen, das funktioniert schon, ja. Und der Grund für das Stable war der erste, der raus war aus dem Stable. Eigentlich ihre, dass Edge quasi das gegründet hat. Das ist so insane für mich. Seth Rollins ist backstage und motiviert seine Schützlinge, seine Hündchen und hat gesagt, Braun, du musst das Ding gewinnen. Denn wenn du King of the Ring wirst, ja, dann das ist der nächste Schritt in Richtung Macht. Und dann hat er einfach gebellt und ist rausgegangen. Also, ich weiß, das ist sein Gimmick und ich weiß, den Fans gefällt es, weil sie bellen auch immerhin, aber es ist für mich super antiklimatisch, weil das ist eher so eine Babyface-Geschichte. Das ist so, was sie mit Ryback gemacht haben. Und für einen, der so quasi dieser harte, tough guy, Bösewicht, Heel sein muss, ist das für mich zu sehr Hündchen und Babyface. Das ist halt für mich super antiklimatisch. Also deswegen fühle ich das auch nicht ganz. Ja, also bark me more, so ungefähr ja, genau. Mit dem Ryback-Ding. Ja, vor allen Dingen ein Problem habe ich jetzt unabhängig von Rollins und der Inszenierung von Bron Breakker. Dieses, wir brauchen die Macht, das geht mir so auf den Sack. Das geht mir so auf den Keks. Also erstmal hat Rollins gesagt, als Champion habe ich jetzt schon die Macht. So, dankeschön, Rollins. Was denn für eine Macht? Du hast den Gürtel, mehr nicht. Der Gürtel ist nichts, was irgendwie mit Macht was zu tun hat. Das ist schon mal schwierig. Und selbst wenn Rollins jetzt sagt, ich habe die Macht, was willst du denn damit mit noch mehr Macht? Also du hast doch jetzt schon alles. Also es ist nicht mal logisch, was er da erzählt hat mit dem Money in the Bank Koffer. Na gut, aber damit habe ich vielleicht persönlich ein Problem, aber dieses Wir-haben-die-Macht-Ding finde ich immer schwierig, besonders nicht bei He-Man hier oder so. Aber man merkt, dass sich WWE und Triple H auf das eingeschossen haben jetzt. Also das ist so quasi der Grund des Ganzen, die Macht in der WWE. Dann richtig gutes Match. Fatal 4-Way Match, erste Runde, King of the Ring. Sami Zayn gewann gegen Dominic Mysterio, Penta und Bron Breakker. 17 Minuten Super Action, Leute. Also gerne anschauen. Hin und wieder lädt das WWE sowieso in voller Länge hoch. Ein Moment war ein bisschen komisch zwischen Sammy und Dominic. Da waren sie sich so überhaupt nicht einig. Also nicht Helluva Kick, sondern diese Blue Thunder Bomb wollte einfach nicht funktionieren. Aber sonst, man hat auch die LA Knight Geschichte von SmackDown quasi weitergeführt. Also Stichwort Triple H vergisst nicht. Ein positiver Aspekt seiner Regentschaft, der Bron Breakker attackiert hat. Also es geht natürlich jetzt hier wieder brandübergreifend und dann lese ich wieder Gerüchte um einen Draft. Ja, weiß nicht, warum WWE sich da selbst im Weg steht mit dem Draft. Ich würde ihn einfach sein lassen. Aber gut, tolles Match auf jeden Fall. Und Sammy, der gewonnen hat, gab auch dann eine Promo mit Karrion Kross. Auch übrigens eine Personalie, die sehr gut mit R-Truth als Thema funktioniert. Einer, der sich so selbst overgebracht hat. Fans jubeln ihn hart zu, fordern ihn auch irgendwie, aber WWE will einfach nicht und gibt ihm so kleine Segmente, wo er brilliert. Ja, sagt, du, ich bin so stolz auf dich. Ja, du hast endlich so das Böse in dir zum Vorteil genutzt. Ja, dass LA Knight hier eingegriffen hat, hast du sofort genutzt. Und Sam hat gesagt, hey, das liegt nicht an dir, das liegt doch nicht an Vorteil ausnutzen. Ich bin einfach gut genug, um dieses Match zu gewinnen. Ich bin gut genug, um World Champion zu werden. Und ich bin auch gut genug, um dich zu besiegen, lieber Karrion. Also, eigentlich so wenig, aber da ist auch irgendwie so Pep drin. Also Sammy ist bei mir unglaublich. Das ist so für alle, die in Aktien investieren, wahrscheinlich eine Katastrophe, weil bei mir Sammy Zayn von einer Woche ganz nach oben und nächste Woche finde ich ihn wahrscheinlich super langweilig. Also unglaublich. Bei mir hat er hier wieder was ausgelöst und ganz ehrlich, ich hätte jetzt kein Problem, wenn nächste Woche Sammy auf Karrion Kross trifft. Irgendwie ist da was drinnen. Also ja, keine Ahnung. Also ich kann es nicht ganz erklären. Ist wahrscheinlich so ein Effekt wie bei Bayley. Formabhängig, keine Ahnung, weiß nicht, ob du da noch was dazu sagen willst oder ob wir weitergehen möchten. Nee, ich würde kurz sekundieren bei dem, was du gesagt hast. Mhm. Ich finde es absolut richtig und gut, dass Sammy dieses Match gewonnen hat. Also ich kann auch jetzt gar nicht so wie bei Bayley mit dem Finger drauf zeigen. Aber Sammy ist nicht der, den ich hier als Top-Favorit auf das Match gesehen habe, ganz ehrlich. Für mich war er hier Kanonenfutter. Vielleicht Dominic, um beim Judgment Day ein bisschen was zu machen. Vielleicht Penta, um da irgendwie den nächsten Schritt zu gehen. Vielleicht Breakker, um die Macht zu machen und da jetzt noch ein bisschen mehr hochzugehen. Aber Sami Zayn habe ich hier nicht auf Sieger getippt. Null. Und dass er das Ding gewonnen hat, übrigens ein sehr, sehr flottes, sehr Popcorn-mäßiges Match. Dass er das gewonnen hat, dann die Sache mit einem sowieso sich durch Promos overbringenden Karrion Kross, mehr braucht's manchmal nicht. Ne? Und Sami Zayn, der ja auch, also wie gesagt, wie sag ich's am besten, also ihn im Main-Event-Picture zu sehen und regelmäßig als Babyface, das wird stale. Und zwar sehr, sehr schnell wird das mit Sami im Moment stale, so wie WWE ihn da bookt. Aber mit solchen Hallo-Wach-Geschichten, wo Sammy dann auch mal seine Stärken wieder rausholen kann und gerade im Promoduell mit Karrion Kross, dann nehme ich jederzeit dieses Match auch beim Pay-Per-View. Oh, ja. Gerne als Opener, 12 Minuten Stimmung, Karrion in Top von Sammy mit ihm vielleicht mit guter Chemie, interessanten Storytelling und Follow-up, dann ist das sicherlich interessanter als Rollins für mich. Ja, bin ich bei dir. Interessanterweise, ich wollte genau das Gleiche sagen. Ich so, Mann, stell das Match irgendwie so bei Money in the Bank oder bei Backlash hin oder meinetwegen SummerSlam. Ja, ich würde das kaufen, auf jeden Fall. Ja, also wie gesagt, bisher irgendwie so eine saubere Raw-Ausgabe und ich kann schon vorwegnehmen, das nächste hat mir auch sehr gut gefallen. Nikki Bella kommt. Und klar, sie ist hier für Evolution. Ja, die Gerüchte sind schon lautstark gewesen, ist lange her. All-Women-Pay-Per-View. Und jetzt wird es bald wieder ein Pay-Per-View geben. Ich habe jetzt leider vergessen, wann der stattfindet. Auf jeden Fall Evolution 2. Und sie hat gesagt, ja, damals, als es zum ersten Mal da war, war das Roster schon gut. Und mittlerweile ist es ja fast noch besser. Ja, mit Stephanie Vaquer, den Namen hat sie nicht so gut ausgesprochen. Rhea Ripley, Bianca Belair, Julia. Und dann wurde sie von einer sehr, sehr wütenden Liv Morgan unterbrochen. Also da war es schon sehr spät und ich war schon so bereit für den Main Event. Und dann plötzlich, hallo wach, Liv Morgan mit einer sehr emotionalen und sehr guten Promo. Und das war für mich, ich glaube, sie hat noch nie eine bessere Promo für mich gehalten. Da so weit gehe ich sogar. Wahrscheinlich, weil der Real Life einfach Frust auch da war. Sie wurde nicht genannt in dieser Liste. Und dann hat sie gesagt, also das finde ich absolut unverständnismäßig. Ich habe so viel erreicht und ich kann es eigentlich nur darauf zurückverfolgen, dass du eifersüchtig bist. Denn immerhin habe ich einen Titel, ich habe Respekt und ich habe einen Mann an meiner Seite. Ja, Raunen geht durchs Publikum. Niki, ja, du. Das mit deinem Mann finde ich jetzt irgendwie so weit hergeholt. Am Ende weiß man ja nicht, für wen er sich denn entscheiden wird, für dich oder für Roxanne. Dann wollte sie sich zurückziehen und Liv hat gesagt, ja, am Ende, Niki, egal was mit Dominik ist, du wirst halt immer nur eine Second-Rate-Reality-Show-Diva bleiben. Das war genug, für Niki, um in den Ring zurückzusteigen, hat sofort ein Oblivion einstecken müssen und das Segment ging zu Ende. Erneut. Unglaubliche Leidenschaft drin in der Promo. Ich glaube, die war wirklich einfach so mal richtig wütend. Niki, für das, was sie ist und für wie man sie einsetzt, perfekt. Ja, super eingesetzt. Da waren so ein paar Knacker drin. Klar, ich habe schon gelesen, viele finden es nicht gut, dass das mit der Mann-Geschichte aufgezählt wurde. Ich glaube, das war auch ein bisschen fies, wie das gelaufen ist mit ihrem Ex-Mann. Klar, aber es hat irgendwas. Es hat schon das Ganze irgendwie knackig gemacht und vor dem Match hättest du mir gesagt, Niki gegen Liv bei Evolution, jetzt danach, ja, gib mir das, habe ich Bock. Wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass Brie zurückkommt und wir dann Bella Zwillinge, so jetzt habe ich es rausgebracht, gegen Liv und Raquel bekommen, die Tag Team Championships bei Evolution. Eher weniger Bock, weil du mit Raquel und Bella leider, tut mir auch leid, eher schwächere In-Ring-Performer mit hineinnimmst, so ein Singles-Match zwischen den beiden. Ich brauche auch nicht mal eine zweite Promo, aber hier Liv Morgan, wow, also für mich ihre stärkste Promo bisher. Ja, vor allen Dingen, weil manche Matches lieber früher als später kommen sollten. Also Stichwort Stale. Jetzt sind sie gerade heiß, jetzt wäre das Match eigentlich gut und jede Woche Promo bei Raw könnte Gefahr laufen, so ein bisschen das Momentum anzugreifen. Jetzt bin ich auch bei dir. Jetzt würde ich dieses Match kaufen. Und zwar als Singles-Match das, was es ist. Ne? Bloß, also Bella Twins, nee, danke. Also so gut war Brie Bella auch nicht. Und Raquel und Liv sind dann vielleicht auch nicht die, die sie zum Super-Match bringen. Deswegen lieber Singles-Match zwischen den beiden früher als später. Ich weiß nicht, wann ist denn Evolution angekündigt? Ja, das weiß ich leider jetzt nicht. Ist noch gar nicht angekündigt, glaube ich. Also gucke ich gleich mal. Er wird noch ein bisschen dauern. Ich gucke jetzt gleich mal. Mhm. Aber ich hätte auch nicht gedacht, dass ich Niki Bella gegen Liv Morgan, dass man da durchaus sowas wie Vorfreude empfinden könnte. Haben sie aber gut gemacht, ja. Finde ich auch. Und ja, wie gesagt, ich hoffe auch, dass es auf ein Singles-Match hinausläuft. Und ja. Dann war auch schon Main Event Zeit und im Vorfeld habe ich mir gedacht, okay, eigentlich läuft es hier wahrscheinlich darauf hinaus, dass irgendwie so ein Cash-In angedeutet wird, Eingriff von Goldberg, weil da irgendwie ein Match mit Gunther schon in den Gerüchten schwebt. Ganz kurz, ja? Evolution findet am 13. Juli statt. Das ist noch ein Monat hin bis zu dem Event. Boah, und das ist weit. Also das ist lang. Aber nur so kurz als Zwischeninfo. 4 Raw-Ausgaben noch. Oh, das könnte Stale Gefahr geben. Ja, das ist schlecht tatsächlich. Also da hätten sie vielleicht eine Woche, zwei, eigentlich drei Wärme warten müssen. Aber gut, okay. Wer weiß, was sie... Ja, ich gehe davon aus, dass Bella auch zurück, also Brie zurückkommt. Aber gut, wird sich zeigen. Genau, World Heavyweight Championship, ich habe es schon angedeutet. Und dann bekamen wir ein Singles-Match zwischen den beiden ohne Eingriff. Für mich persönlich das Beste von den beiden. Und ich glaube, hier werden wir nicht einer Meinung sein. Ich fand das Finish sehr, sehr gut. Man hat den Sleeper-Hold genommen. Klar, diese ganze Geschichte mit Mania. Noch immer Leute Unverständnis, warum er irgendwie instantly abgetappt. Also sofort. Aber was bei WWE mir fehlt, ist so ein bisschen die Submission, die Aufmerksamkeit auf Submissions. Die sind sehr schwierig, weil es muss alles schnell gehen. Und wenn sie nicht gut aufgebaut sind, kauft sie niemand. Ich weiß nicht, ich erinnere mich, als ich angefangen habe mit Kurt Angle und anderen Personalien, da waren Submissions halt noch eine große Rolle. Ja, das STFU und Ankle Lock und Crippler Crossface und wie sie alle hießen. Und hier, weiß nicht, fand ich das auch sehr gut von Jey Uso gemacht. Da gebe ich ihm seine Props, wie er drin war, und er hat das auch sehr gut gesellt, wie er auch hin und wieder rausgekommen ist. Was mir sehr gut gefallen hat auch, das Raunen, das durch die Arena ging, als sie gemerkt haben, oh, der kommt da nicht mehr raus. Und dann gab es diesen Titelwechsel. Also ich fand das gut. Das Match, auch wenn ich gesagt habe, das war das Beste der beiden, das war jetzt nicht hochklassig, hochwertiges Lebte halt von diesem Jey Uso-Effekt. Die Leute haben mitgesungen und Gunther hat den klassischen Heel gespielt und hat sich jetzt diesen Titel zurückgeholt. Ich weiß nicht. Natürlich kann man hier in Diskussion treten, was diese Regentschaft von Jey Uso war und hatte. Am Ende kann man es so zusammenfassen, er wurde belohnt durch Over sein. Ich habe es mir angeschaut, am Ende wird man es wahrscheinlich schnell vergessen, aber was WWE bewirkt hat, er geht halt jetzt als ein Main-Eventer da raus und man kann ihn halt so einsetzen. Die Leute werden weiter jeden tanzen, singen, seine Shirts kaufen und wahrscheinlich geht der Weg zu ihm zurück zu seinem Bruder. Das ist vollkommen in Ordnung. Gunther ist jetzt zweifacher World Champion. Ja, ich habe grundsätzlich Bock drauf, Hoffnung. Die Gerüchte um Goldberg sind jetzt sehr laut. Also schon nächste Woche soll er zurückkommen. Wahrscheinlich dann, weiß nicht, Saudi-Arabien. Ich kann mir vorstellen, dass dort nach Goldberg verlangt wird oder vielleicht beim SummerSlam. Und Gunther wird ihn retiren. Darüber können wir sprechen, wenn es soweit ist. Aber ich fand das nicht so schlecht, so eine Raw. Es hat sich so Raw nach Mania angefühlt, so mit einem Titelwechsel, um das Ganze abzurunden. Eine Show, die einfach wirklich gut war. Und mit einem so klassischen Match, oldschool, so kein Eingriff, sehr stiff und wie gesagt, mit einer Submission, die ich persönlich begrüße tatsächlich. Ja, meine Stimme geht da jetzt nicht hoch, tatsächlich so gar nicht. Denn das ist für mich alles, das wirkt so uninspiriert, so, ach, ich weiß nicht. Also, es ist, ich finde, Jays Run ist so 0815, finde ich. Die Art, wie er endet, auch. Das heißt, es, ich glaube auch, den Grund hast du auch genannt. Also, es wird wohl Goldberg sein, dass man Goldberg zurückholt für ein letztes Match. Dass Goldberg dieses letzte Match dann gegen Gunther kriegt, was auch, finde ich, sehr angemessen ist im Moment. Und dass Gunther gewinnt. Du brauchst da natürlich einen Titel und deswegen muss Gunther den Titel jetzt wieder haben. Das wäre für mich absolut verständlich. Das wird auch erklären, dass man diesen doch jetzt ein bisschen random wirkenden Schritt so gemacht hat. Aber um es storyline-mäßig rund zu machen, finde ich, hättest du Gunther nicht austappen lassen dürfen, so schnell bei Mania. Wir haben es damals gesagt, Chris hat es wieder gesagt, ich sag's auch wieder. Du hättest Gunther da wirklich mindestens 1-2 Minuten drin lassen müssen oder was ich 1,5 Minuten ungefähr und ihn kämpfen lassen müssen und dann irgendwann hättest du ihn austappen lassen müssen. Und dann hätte die Story sein müssen, Achtung, ich werde dich zurück austappen und ich werde die Sache wieder gerade biegen. So, finde ich, hätte man es erzählen müssen, dann wäre es eine runde Story gewesen, passt. So ist Gunther für mich immer der nach 1/100 Sekunde ausgetappt hat. Und das kann auch, finde ich, jetzt dieses Rückaustappen nicht wieder gut machen. Zumindest nicht unvergessen machen, sagen wir es mal so. Also gut machen, im Wrestling kann man vieles sehr schnell wieder gut machen, aber ich werde das nie vergessen. Für mich ist Gunther der jetzt 0,x ausgetappt hat. Das geht nicht mehr weg, dieser Makel. Und jetzt Gunther gegen Goldberg wird gut. Jey Uso wird jetzt wieder eingereiht. Den werden wir so schnell nicht sehen. Das Gehiete wird für das wohl wieder in Zukunft zu vereinende Tag-Team auch nicht so gut werden, glaube ich, weil es dann nicht die Usos sind, sondern Jey Uso und sein Bruder. Und dann wird immer gehietet. Jimmy wird es toll finden. Hurra. Muss dann ja auch mitmachen. Also weiß ich jetzt nicht. Muss man sehen. Und deswegen war es für mich, ja, ich habe es zur Kenntnis genommen, sagen wir es mal so. Es hat mich nicht groß investiert oder es hat mich nicht groß umgehauen. Ich war nicht investiert und ja, freue mich jetzt eher so, dass Goldberg kommt. Mal gucken, was der alte Mann noch kann und mal schauen, wie Gunther mit ihm zusammenarbeitet. Das kann richtig gut werden, das kann aber auch echt schlecht werden. Das muss vor allem schnell werden, finde ich. Ja, und es muss irgendwie stiff werden. Stiff und 8 Minuten und Gunther gewinnt. Ja, aber ich glaube, Gunther gegen Goldberg, also der wird da, also ich weiß nicht, ob du da Gunther so als die Destroying Machine inszenieren kannst. Also da ist Goldberg ja schon ein bisschen mehr Fleisch auf den Rippen unterwegs. Also, und dann Gunther als stiffen Worker. Also du hast das Tatum ja schon angedeutet, das stört mich auch und das ist ein Problem. Aber ich finde, du könntest es ein bisschen korrigieren, wenn der sagt, okay, schau, Goldberg, weiß nicht, wie lange sein letztes Match her ist, er ist jetzt auch schon bald 60, mach mal einfach stiff 8 Minuten und ich lege mich für dich eiskalt hin, damit wir das irgendwie wettmachen. Weil wenn du mich einfach squashst und mich in Retirement schickst, vielleicht vergessen die Fans mit dem Tap-Indus. Ja, also korrigieren, da bin ich vollkommen bei dir. Du kannst damit viel korrigieren, mit einem Sieg über Goldberg, auch einen relativ flotten Sieg. Aber vergessen machen, finde ich, also bei mir wird es nicht funktionieren. Also sag ich jetzt, ne? Also weiß ich ja jetzt auch nicht. Aber da kannst du mich in 10 Jahren noch dran erinnern. Und ich werde dir sagen können, ach ja, Mania, meinst du jetzt die Mania, wo Gunther ausgetappt hat oder welche meinst du? Ich werde das daran festmachen. Klar, korrigieren kannst du es, aber ich glaube, du kannst es nicht auslöschen. Du kannst ja die Zeit nicht zurückdrehen. Und das ist ein Problem. Und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob sich Goldberg in seinem letzten Match squashen lassen will. Dann wird es nicht das letzte Match sein. Dann wird es vielleicht ein Squash werden. Und dann wird es irgendwie noch ein letztes Match geben, wo er sich dann so ein bisschen redeemt. Oh, nee. So. Und trotzdem verliert natürlich. Aber so dann mit Head Up High verlieren. Und deswegen glaube ich nicht, es wird noch nicht das letzte Match sein. Das kommt dann einen Tick später. Wenn es hier gegen Gunther das letzte Match werden sollte, werden wir das nicht in 2 Minuten hinter uns haben. Das glaube ich einfach nicht, weil da wird Goldberg schon seine Legacy ein bisschen schützen wollen. Es sei denn, es gibt 1 Million mehr, dann ist die Legacy auch nicht mehr so wichtig vielleicht. Also das wissen wir ja nicht, was den Jungs da das alles so wert ist. Müssen wir abwarten. Schauen wir mal. Also wenn Goldberg jetzt nicht kommt und auf Gunther geht, verstehe ich diesen Titelwechsel ehrlich gesagt nicht. Ja, das stimmt. Da wäre ich dann auch immer so irgendwie irritiert. Auch wenn ich der Regentschaft von Jay jetzt nicht hinterher trauere. Aber grundsätzlich trauere ich dieser Ausgabe doch ein bisschen hinterher, weil du warst irgendwie nicht so weit weg von einer All-Time-Raw, wenn du einfach Cena und Punk eine bessere Promo gibst und sagst, okay, du pass auf, Best in the World gegen Gold, SummerSlam, Nacht 2. Und dann haben wir mehr Zeit für noch mehr Promos. Das war ein bisschen Verschwendung. Und sonst fand ich alles irgendwie echt super sauber. Also die kleinen Promos auch von AJ, von Karrion, von Sammy, die Matches, die wir bei Raw gesehen haben, bekommen haben, wirklich tipptopp. Bei den Herren wirklich, wenn ich gut drauf bin, gehe ich da vielleicht sogar auf 4 Sterne, dieses Fatal 4-Way. Und dann fand ich den Main Event grundsätzlich auch so oldschooly und fand ich auch gut. Also, keine Ahnung, ich trauere dem Erstsegment so echt hinterher, weil dann wäre das für mich, also sie ist sowieso für mich mit Abstand die beste Show, seitdem Raw auf Netflix ist und für mich auch eine der besten Shows in der Triple H-Ära. So weit gehe ich auf jeden Fall. Ja, also ich fand die Show auch gut. Hast du ja gesehen, bei manchen Segmenten war ich ein bisschen zurückhaltender als du. Das hast du im Vorfeld schon richtig antizipiert. Aber das ändert nichts daran, dass ich die Show auch im Großen und Ganzen absolut rund fand. Ne, da haben wir keinen Dissens. Mhm. Nur in den Nuancen, bei den Höhengraden, da sind wir dann ein bisschen differenzierter unterwegs. Aber das ist ja auch, muss auch so sein. Ne? Wir können ja nicht immer alles zu 100% gleich sehen. Es reicht ja, wenn wir vieles gleich sehen und auch mal ein paar Diskussionspunkte haben. Finde ich immer wichtig. Ja, liebe Leute, damit sind wir auch schon fertig. Denn Raw ist ja jetzt besprochen und SmackDown kommt ja erst noch. Ergo, das war's dann. Und damit können wir auch schon fast zum Ende kommen. Ich hau mal einen Gruß raus an den User FL81. Der hat mich im Forum angeschrieben und meinte, dass er weiß, dass wir ja auf Breaking Bad und Better Call Saul stehen. In der Tat, ich bin ja mittendrin bei Breaking Bad, jetzt das ist das 4. Mal, glaube ich. Und wollte mir einen Tipp geben. Herzlichen Dank. Ich weiß nicht, Chris, kennst du die Serie Goliath mit Billy Bob Thornton? Der spielt ja auch einen Anwalt. Ich kenne sie nicht. Leider nicht. Ich auch nicht. Also läuft auf Prime und er hat sie jetzt empfohlen. Ich werde sie im Hinterkopf haben. Okay. Denn erstmal muss ich jetzt Breaking Bad fertig gucken nochmal. Und dann habe ich, ich weiß nicht, habe ich auch noch nicht geguckt. Ich habe die ersten zwei Folgen geguckt und dann bin ich versandet. Aber ich glaube, ich muss da noch mal richtig ran. Chris, ich weiß nicht, ob du die kennst, The Wire, schon mal geguckt? Ja, kenne ich. Sehr gut. Ja, ne? Also soll wohl auch mega sein. The Wire braucht ein bisschen, bis man reinrollt, habe ich gehört. Aber welche Serie braucht's nicht? Aber da, wie gesagt, die zweite Folge habe ich vor ein paar Monaten geguckt, bin hängen geblieben. Bin dann irgendwie nicht hängen geblieben, sondern bin versandet und nicht hängen geblieben. Und wenn ich Breaking Bad durch habe, werde ich die Serie nochmal angreifen. Das ist so ein Must-Watch, glaube ich. Ja, ja, ich glaube, die ist so in den Top 10 of All-Time-Serien. Ja, genau. Genau, die ist ganz, ganz weit vorne. Und dann kann ich mir Goliath vielleicht nochmal anschauen. Die soll ja auch ein ganz gutes, also bei IMDb ein 8,1-Ranking. Das ist für eine Serie nicht überragend, aber richtig, richtig in Ordnung. Und es gibt noch irgendwie noch eine andere Serie. Gut, Game of Thrones habe ich nie gesehen. Das soll aber auch geil sein. Hast du das mal gesehen? Ich habe es probiert und habe aufgegeben nach Folge 2. Ist nicht, das, ich bin da nicht so ein Fan davon. Befürchte auch, das wird nichts für mich sein. Also, aber irgendwie, da muss man auch mal. Ja, alle sagen, du musst dranbleiben, das wird dann so insane, aber ich schaff's nicht irgendwie. Ich bin, keine Ahnung. Fantasy ist generell nicht so mein Ding tatsächlich. Nee, und ich assoziiere mit der Serie auch immer nur Gewalt und Vögeln. Also das gut zusammengefasst. Es ist ja wohl viel mehr als das, ne? Also ich will das auch nicht abtun, aber alle Leute, die sagen, es ist geil, das sind auch so Leute, wo ich auf deren Meinung nicht immer alles gebe bei Serien. Also es ist ja auch immer die Sache, wer einem was empfiehlt. Und wenn mir bestimmte Leute sagen, ey, das musst du gucken, ist geil, dann weiß ich, okay, wird im Zweifel nicht geil sein. Und komischerweise waren ganz viele von denen, die sagten, ey, hier, Game of Thrones ist so mega geil, musst du gucken, waren Leute, bei denen ich auch sonst ein bisschen zurückhaltend war, was die so erzählen. Und deswegen, dann muss ich gucken, ob ich dann Goliath oder doch Game of Thrones nach The Wire mir anschaue. Muss ich mal schauen. Also ich habe im Moment so eine Empfehlung, aber das ist leider ein Apple-Exclusive, Severance. Großartig. Großartig. Also eine Empfehlung für alle, die random ein Apple TV-Abo haben. Ich habe es gratis bekommen, als ich mal irgendwas gekauft habe. Deswegen habe ich das genutzt. Unglaublich gut. Musst du mir nochmal, wie heißt das Ding? Severance. Ich werde es dir in unseren Chat schreiben. Warte mal, ich habe mal IMDb, das interessiert mich. Severance? Severance, ich habe es dir in den Chat geschrieben. Ah, 2022. Adam Scott und Britt Lower spielen mit, kann das sein? Ja. Okay, 8,7 ist natürlich schon ordentlich. Und ist nur eine Season im Moment drauf? Zweite ganz frisch, ja. Ich finde den Plot irgendwie ziemlich genial. Und sie machen's ordentlich. Wie viel Folgen hat denn eine Staffel? Oh, nicht viel. Ich glaube 10. Na, okay. Ja, da muss ich mal schauen. So, wo wir jetzt gerade so schön dabei sind, Band of Brothers hat bei mir nie geklickt. Hast du das mal gesehen? Habe ich gesehen aufgrund eines Tipps von einem Freund, aber bei mir so, es gibt die Klassiker, auch so Kriegsfilme, so Pearl Harbor und wie sie alle heißen. Bei mir hat nichts geklickt. Also ich bin kein Kriegsfilme-Fan, Kriegsserien. Deswegen, ich erkenne die Brillanz darin sehr gern, aber das ist einfach nichts für mich. Ich komme da nie rein, ich schaue mir das auch gar nicht mehr an. Also komplett falscher Ansprechpartner für sowas. Nee, also ich habe es tatsächlich durchgeguckt, weil auch ein paar Kumpels meinten, es ist total geil und auf deren Meinung lege ich dann auch Wert. Und die ist auch extrem high gerated. Also sie Band ist auch of gut, Brothers, das ist irgendwo gut, ja, aber nicht für mich. Ja, bin ich bei dir. Das ist wirklich gut gemacht, aber hat bei mir auch irgendwie so, oh nee, komm, lass mich, das finde ich zu blöd. Und das Letzte, was mich bei dir interessiert, Mandalorian, habe ich nie gesehen. Hast du mal was reingesehen? Musst du ja auch wieder, glaube ich, Disney haben. Ja, nee, bin ich auch raus. Also ich muss ehrlich zugeben, ich bin ein bisschen ein Alleingänger, was Disney-Produktion angeht. Ich habe gefühlt nichts gesehen. Als Kind habe ich keinen Zugriff dazu gehabt, irgendwie zu diesen Klassikern. Und es ist einfach zu viel. Star Wars habe ich auch nicht alles gesehen. Ich weiß, jetzt werden alle in ihr MacBook schlagen oder Laptop oder das Smartphone raushauen. Es ist einfach nichts für mich. Ich komme da einfach nicht rein. Und bei mir ist das Problem, ich habe jetzt schon gesehen, du musst das gesehen haben für das. Und wenn ich schon 20 Filme vorher sehen muss und zwei Serien, drei, bin ich raus. Deswegen bin ich auch bei Marvel draus, noch wenn ich ein paar Avengers ganz gut fand, aber es ist zu viel für mich. Ich finde die Zeit, ich habe die Zeit im Leben nicht mehr, um das alles zu sehen. Und dann fange ich erst gar nicht an, weil ich habe so ein psychisches Problem. Wenn ich was anfange, muss ich zu Ende schauen und dann will ich mir das nicht antun. Ja, kann ich. Ich habe tatsächlich die Avenger-Filme habe ich alle gesehen und auch ein bisschen die Iron Man-Filme, die haben von ihr nicht so doll. Die Avenger-Filme waren stellenweise, fand ich auch ziemlich gut. Aber der neue Thunderbolts, den habe ich jetzt gesehen, fand ich fürchterlich schlecht. Wirklich? Also die Kritiken, ja, fand ich fürchterlich. Also die Kritiken fanden ihn ganz gut. Okay. Also es ist so ein Film, wo du weißt genau, wie das Kino reagiert und es hat genau an den Stellen gelacht, wo man lachen sollte und die waren so unglaublich schlecht. Das Marketing schlecht. Also zu dem Film war ziemlich gut, deswegen habe ich mir gedacht, ich schaue es mir auch mal an, aber jetzt bin ich nicht mehr so begeistert. Ja, probier mal, mich würde sehr deine Meinung interessieren. Also ich war wirklich so kurz davor rauszugehen, weil ich ihn so fürchterlich und ich gehe eigentlich nie aus dem Kino vorzeitig raus, aber der hat mich so genervt, der Film. Obwohl ja auch die weibliche Hauptdarstellerin ist ja wohl das neue große Ding in Hollywood. Florence Pugh oder so? Ja, die ist auch gut. Bei Oppenheimer war sie großartig. Die ist richtig, richtig gut. Aber, boah, war ich abgefuckt von diesem Film. Lag auch ein bisschen an der Audience, aber der Film selbst war auch echt fürchterlich, muss ich sagen. Ja, ihr seht, also das war jetzt Serieninfos.de. Ich habe fast vergessen, dass wir noch in der Aufnahme sind. Ja, ich auch. Verdammt. Aber wenn man da erstmal anfängt, das ist immer so eine Sache tatsächlich. Sorry, also die wir noch nicht rausgeschmissen haben und vergrault haben mit unserem vollkommen Off-Topic-Gedöns, denen wünschen wir frohe Schaffen. Wir hoffen, wie gesagt, nächste Woche unseren State of WWE-Podcast dann raushauen zu können, wo wir nochmal ein paar Sachen, die wir heute angedeutet haben, hoffentlich ein bisschen vertiefen können und generell sagen, WWE, Quo Vadis, wo stehst du, wo gehst du hin, was finden wir gut, was finden wir nicht gut. Chris und ich waren ja ein kleines bisschen tatsächlich, oder sind es immer noch, ein kleines bisschen ist gut, wir sind auch immer noch ins Fragen gekommen und werden verwirkt bis hinterfragend zurückgelassen. Und das wollen wir nächste Woche mal versuchen, etwas ausführlicher aufzuarbeiten. Aber heute machen wir erstmal Schluss und Chris kriegt seine Schlusswort. Vielen Dank. Ich hoffe, Leute sind nicht komplett abgeschreckt von den Nerd-5 Minuten, aber da könnte ich echt stundenlang drüber sprechen. Deswegen verzeiht uns das und dann werden wir uns nächste Woche wieder hören. Ich bin gespannt, was bis dahin bei SmackDown passiert und ob das irgendwie nur so eine Eintagsfliege war, diese Raw-Ausgabe. Und ich freue mich auch, wenn wir es hinbekommen, State of WWE. Das kann sehr, sehr interessant werden. Und ja, deswegen bleibt dran. Ich wünsche euch wunderschönes Wetter, bei mir großartig. Und das werde ich jetzt auch noch genießen. Bleibt ja jetzt länger hell. Und bleibt auf jeden Fall gesund und genießt das Wetter und bis bald. Ja, ich schließe mich an. Also auch Entschuldigung für das Seriengesülze, aber seid froh, über Bücher, Videospiele, Computerspiele und Filme haben wir gar nicht gesprochen. Also wenn wir damit anfangen, dann guten Appetit. Nee, heute waren es nur die Serien. Mal gucken, was das nächste Mal uns off-topic dann abhalten wird, zum Ende zu kommen. Aber nee, also sorry nochmal und wir werden dann nächste Woche mit gewohnter Frische bei euch sein. Hoffentlich ihr auch bei uns. In dem Sinne, macht es gut, habt einen schönen Sommer. Der kommt ja dann doch jetzt immer deutlicher auch bei uns vorbei. Ich hoffe, bei euch ist er schon da. Und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Macht es gut. Tschüss. Ciao.